Heiliger Abend. Ein dick verschneiter Tannenwald. Eine große Tanne, der ein Ast abgeschlagen ist. Daneben die Hütte von Mutter Berthe. Die Kinder treten aus der Tür, jedes mit einer brennenden Laterne in der Hand. Gebt Acht auf eure Lichter und macht schnell, damit ihr vorm Glockenläuten zu Hause seid. Und verirrt euch nicht im dunklen Wald. Die Tanne mit dem abgeschlagenen Ast kennt ihr ja. Auf Wiedersehen, Mutter Berthe. Wir finden schon den Weg. Die Laternen leuchten so hell, dass es gar nicht dunkel ist im Wald. Hier hinaus müssen wir. Nein, hier geht der Weg. Ich weiß genau, hier kamen wir her. Da sind ja auch die Spuren von Mutter Berthes großen Schuhen. Sie verschwinden zwischen den Tannen. Mutter Berthe kommt mit einer großen Schüssel aus der Hütte und streut den Tieren des Waldes Futter. Sie geht in die Hütte zurück. Da kommen die Tannenbäume anmarschiert. Hinter ihnen Trudel, die das erschöpfte Tutti-Fännchen hinter sich herzieht. Deine Bäume stehen still. Nur noch ein paar Schritte, Tutti-Fännchen. Hier ruhen wir aus. Ich kann nicht weiter. Wo bin ich denn? Sieh dich doch nur mal um. Wir sind im Wald. Im richtigen Wald? Bei lebendigen Tannen? Nur noch zwei Schritte, dann kannst du sie fühlen. Das sind wirklich Tannen, meine Tannen, lebendige Tannen. Seht ihr, wie gut ich's mit euch gemeint hab? Jetzt habe ich euch heimgeführt, in unseren Wald. Nun mag sich jeder ein Plätzchen suchen. Die lebendig gewordenen Weihnachtsbäume verteilen sich überall im Wald und bleiben angewurzelt stehen. Ach, Tutti-Fännchen, mir wird immer schwächer. Ich weiß gar nicht, was mir fehlt. Lehne dich auch an die Tanne, dann wird's gleich besser. Die spitzen Nadeln tun mir so weh, sie stechen mich. Meine Tannen, mir tun sie nichts. Wir wollen weitergehen. Ich kann nicht, Trudel, meine Tanne hält mich fest. Du hast mir aber doch versprochen, den Stern zu suchen. Komm, wir müssen fort. Sie versucht, Tutti Fännchen von der Tanne wegzuziehen. Die Tanne stöhnt laut. Was war das? Hör nur, wie meine Tanne weint. Lass mich los, Trudel. Du tust dir sonst weh. Ach was, komm. Ich kann nicht. Sieh doch nur, mein Stern. Aus der Hütte von Mutter Berthe fällt ein heller Lichtschein. Trudel steht mühsam auf. Meine Beine sind zu schwer. Hilf mir doch, führ mich zu meinem Stern. Ich komme nicht los. Der Peter wäre sicher mit mir gegangen. Jetzt muss ich allein zu meinem Stern. Trudel schleppt sich mit letzter Kraft zur Hütte. Aus dem Wald kommen die Kinder mit ihren Laternen zurück. Siehst du, ich hab's gleich gesagt. Das waren gar nicht Mutter Berthes Fußspuren. Jetzt sind wir wieder vor ihrer Hütte. Hier ist ja auch die Tanne mit dem abgeschlagenen Ast. Da sind wir schön im Kreis herumgelaufen. Ich will nach Hause. Es ist so dunkel und kalt hier. Ach, du kleiner Hasenfuß, du hast wohl Angst. Ist hier jemand? Wer stöhnt denn da so? Ich will nach Hause. Wer liegt denn da? Geh nicht hin. Das ist sicher ein Waldgeist. Unsinn, den kenne ich doch. Das ist ja das Kasperle von Meister Pononi. Kasperle! Kasperle! Kasperle, wach doch auf! Wenn du im Schnee einschläfst, musst du sterben. Er hört uns nicht. Vielleicht ist er schon tot. Durch den tiefen Schnee bahnen sich Meister Tutifant und die Nachbarn den Weg. Meister Tutifant! Meister Tutifant! Hier liegt einer tot! Es ist doch hoffentlich nicht die Trude. Vorhin hat er noch Kasperle gespielt mit seiner Frau und jetzt liegt er tot da. Tutifäntchen, wie kommst denn du hierher? Und wo hast du die Trudel gelassen? Antworte doch, was fehlt dir denn? Ich will dir doch nichts tun, Tutifäntchen. Sag mir nur, wo die Trudel ist. Der ist schon halb erfroren. Wir wollen den Schnee wegschaufeln. Wir müssen ihn wärmen. Rasch, helft mir ein Feuer anzünden. Holt schnell Tannenreiser. Ist er noch lebendig? So ein richtiges Feuer. Da wird ihm gewiss wieder warm. Tutifäntchen, wach auf. Ich bin's doch, dein Meister. Sag mir, wo die Trudel ist. Ich muss sie finden, sonst stirbt sie. Zum Stern. Zum Stern? Wie soll ich das verstehen? Was für ein Stern? Wo soll denn der Stern sein? Glaubt ihm nicht, er will euch in die Irre führen. Sterne stehen doch nur am Himmel. Das begreife wer kann. Aber wo Tutifäntchen ist, kann auch die Trudel nicht weit sein. Schnell, durchsucht den ganzen Wald. Leuchtet hinter jedem Baum. Ich gehe zu Mutter Berthe und bitte sie um Hilfe. Meister Tutifant geht in die Hütte. Das Feuer lodert hell auf. Tutifäntchen bewegt sich mit äußerster Anstrengung auf das Feuer zu. Oh, die dummen Menschen! Feuer legen sie in meinem Wald! Ich muss es löschen und meine Tannen retten, dass sie nicht verbrennen! Er versucht, das Feuer mit Schnee zu löschen. Seine Bewegungen werden immer hölzerner. Nein, ich mag nicht mehr. Meine Tanne, nun ich dich gefunden, ist zum Wandern mir die Lust geschwunden. Mag nicht mehr der Menschen närrisch treiben, will bei dir nur bleiben. Denn wohin ich auch seh und wohin ich auch geh, ist nirgends die Welt so schön doch wie hier. Es dehnt sich die Brust, ich fühl es, Verlust. Dir bin ich vertraut, ich gehöre zu dir. dein Arm mich umfängt, wie es mich näher zu dir drängt. Mag die Welt mit ihren Schmerzen, ihren Scherzen draußen auch vorüberziehen. Niemand wag mich fortzutragen, will entsagen, Wurzel schlagen, weil ich hier zu Hause bin. Ende meinen Lebenslauf, nimm mich wieder zu dir auf. Er streckt die Arme nach der Tanne aus, die ihn mit ihren Zweigen umfängt und immer näher zu sich zieht. Langsam wächst er in die Tanne ein. Aus der Hütte taumelt Trudel, gefolgt von Mutter Berthe und Meister Tutifant. Trudel, du bist zu schwach. Ich will dich erst gesund pflegen, dann helfen wir dir alle suchen. Hier habe ich den Stern leuchten sehen. Jetzt ist er verschwunden und ich muss ihm nach. Du musst doch still liegen, Kind. Sie stirbt. Sie stirbt. Du musst das Herz finden, sonst kann ich ihr nicht helfen. Wenn ich nur wüsste, wo es ist. Mein eigenes Herz würde ich hergeben, wenn ich sie damit gesund machen könnte. Du musst es unbedingt finden. Pass gut auf sie auf. Ich will tun, was ich kann. Sie Das in der Tanne eingewachsene Tuttifännchen seufzt noch einmal tief. Aus dem Wald kommt der völlig verzweifelte Stoffel gelaufen. Um Gottes Willen, sagt mir doch, wie spät es ist. Mir haben sie das Herz zu tragen gegeben und ich habe es verloren. Und der Meister sagt, ohne Herz kann die Trudel nicht länger als wie 24 Stunden am Leben bleiben. Hier liegt sie. Und ihr habt das Herz verloren. Das ist schlimm. Seid wenigstens leise, damit sie schlafen kann, bis jemand es findet und herbringt. Auch Peter und Punoni sind inzwischen angekommen. Peter trägt vorsichtig das Herz in beiden Händen. Punoni, Punoni, sieh doch nur, dort ist ja das Tuttifännchen. Da muss die Trudel doch auch in der Nähe sein. Trudel, Trudel, wo bist du? Versteck dich nur hinterm Baum, Tuttifännchen. Wenn ich erst wieder die Hände frei habe, kriegst du eins auf die Nase. Da sitzt ja Mutter Berthe vor ihrer Hütte. Wer liegt denn da in ihrem Schoß? Mutter, Mutter, sieh mal, was ich bringe. Peter, mein Junge, jetzt wird noch alles gut. Du bringst die Rettung. Trudel, Trudel, ich bring dir dein Herz. Peter legt das Herz auf Trudels Brust. Es scheint zu wissen, wohin es gehört und sucht sich den Weg zu seinem angestammten Platz. Trudel bewegt sich und öffnet die Augen. Aus dem Dickicht kommt Meister Tuttifant völlig aufgelöst. Ich kann es nicht finden, Mutter Berthe. Ich weiß nicht, wo ich das Herz noch suchen soll. Es ist ja gefunden. Eben hat sie der Peter wiedergegeben. Lebt sie? Ist sie gerettet? Sie schlägt schon die Augen auf. Wo bin ich denn? Da ist ja der Vater. Und da, der Peter. Trudelchen, was für Angst habe ich um dich ausgestanden. Lieber Vater, ich freue mich ja so, dass ihr alle da seid. Wollen wir jetzt den Stern zusammensuchen, Peter? Wenn du mit dem Tuttifännchen nicht davongelaufen wärst, hätten wir ihn schon längst gefunden. Wo ist es denn überhaupt geblieben, das Tuttifännchen? Eben hat es sich noch hinter der großen Tanne versteckt, gerade wie ihr vorbeigegangen seid. Jetzt habe ich die Hände frei. Nun soll es eins auf die Nase kriegen. Aber du darfst ihm nicht wehtun. Seht ihr, da streckt es schon wieder den Kopf hervor. Vater, es sieht so verändert aus. Was ist ihm geschehen? Ich erkenne es auch kaum wieder. Sieht es nicht aus wie ein Ast vom Tannenbaum? Immer ran, Kasperle, komm nur heraus. Ich hab mit dir zu reden. Das nutzt dir alles nichts, Tuttifännchen. Komm nur aus deinem Versteck heraus. Seht ihr denn nicht, dass das Tuttifännchen schon in die Tanne eingewachsen ist? Eingewachsen? In die Tanne? Mein Tuttifännchen eingewachsen? Das ist doch nicht möglich. Glaubt ihr vielleicht, die Tanne hat ihr Holz nicht lieb? Jedes Stückchen von ihrem Holz, mag es noch so weit in der Welt verstreut sein, weiß, wo es hingehört. Darum wollte das Tuttifännchen immer in den Wald zu seiner Tanne. Und die Tanne hat ihre Zweige um es geschlungen, um es für immer festzuhalten. Das arme Tuttifännchen. Es war so lustig und wollte doch so gern die Welt sehen. Ich muss ja auch fort. Ich muss doch den Stern suchen, der für mich vom Himmel gefallen ist und den das Tuttifännchen mir nicht gefunden hat. Mit Tuttifännchen hättest du ihn nie gefunden, weil es kein Herz hatte. Aber wenn ich ihn jetzt mit dir suche. Die Weihnachtsglocken beginnen zu läuten. An der großen Tanne leuchten nach und nach Lichter auf, wie Kerzen an einem Weihnachtsbaum. Über ihrer Spitze erstrahlt hell der Weihnachtsstern. Das Christkind ist zu uns in den Wald gekommen. Trudel, sieh doch nur, da oben. Mein Stern, mein Stern. Das Christkind hat mir den Stern gebracht.